war halt dieser ganze stumpfsinnige Lederjacken, 40 Kilo Metall, Schwachsinn mit dabei, den man auch heute noch in den Straßen rumlungern sieht, was eigentlich auch nur eine Karikatur so einer Attitüde war, die ich immer total ekelhaft fand. Die waren eigentlich wie ihre Väter. Die haben ihre Hunde geschlagen, die haben rumgebrüllt, die waren dumpfe, besoffene Horden von dickeierigen, unangenehmen, stumpfen Typen. Die waren wie eine Karikatur der Gesellschaft, gegen die sie waren. Oh,